Aus Anlass des Tages des leuchtenden Sterns gab es in Cotonou von Benin und in Berlin, Köln und Bautzen von Deutschland Festmeeting, Seminar über die Verdienste von Kim Jong-il und Vortrag. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten der Parteien, Organisationen und Institutionen sowie die Massen in betreffenden Ländern teil. Auf den Veranstaltungen hoben die Redner hervor, dass Herr Kim Jong-il die Juche-Ideologie und die Songun-Idee vom Präsidenten Kim Il-sung vertieft und entwickelt, sie zum unveränderlichen Banner der koreanischen Revolution gemacht und Korea in ein starkes Land verwandelt hatte. Auf den Veranstaltungen in Köln und Bautzen von Deutschland wurden die Glückwunschadressen an Marschall Kim Jong-un angenommen.